Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir, die Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen, heißen Sie hier auf LoRa München herzlich willkommen. Unser Titel und unser Thema heute lautet Unsere soziale Zukunft. Mit mir im Studio sind Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und vor der Bundestagswahl wollen wir ein wenig mit den Wahlprogrammen der diversen Parteien beschäftigen. Denn die Zukunft unseres Landes bestimmt sich ja sehr stark in unserer Gesellschaft über die soziale Frage. Und daher ist unser Fokus auch auf die sozialen Programme in den Wahlprogrammen heute. Ja, und wir werden später auch noch ein Gespräch mit Susanne Wiest vom Bündnis Grundeinkommen haben und zum Abschluss der Sendung Aktuelles und Termine. Und da wir heute ein großes, umfangreiches Programm haben, ja, wollen wir nicht viel Zeit jetzt hier mit dem Anfang verlieren, sondern eigentlich bald einsteigen, aber vielleicht doch ein paar Takte Musik, und zwar von dem Musiker oder Interpreten Negrin, Allegro in D Major. Jürgen, du hast dich ja im Vorfeld unserer Sendung heute mit den Programmen zweier Parteien beschäftigt, die vielleicht dem bedingungslosen Grundeinkommen im Großen und Ganzen eher ferne stehen. CDU, CSU und sogar AfD. Vielleicht startest du mal. Was fandest du heraus? Ja, ich beginne mal mit der Union. Es ist ja ein Parteiwahlprogramm der Union, das sie gemeinsam CDU und CSU verabschiedet haben und das unter dem Motto steht, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Da ist schon ziemlich viel Selbstbewusstsein, auch über die eigene Leistung in den letzten Jahren, drückt sich da aus in den 10, 12 Jahren, die wir jetzt schon Frau Merkel haben. Ja, 12 Jahre. 2005, ja. 3 Legislaturperioden schon. Und das Interessante ist, wenn wir die soziale Frage anschauen, dann bettet sich das Ganze in so ein Bild hinein. Das Selbstbild, das kommt auch durch so einen Satz dann im Programm zum Vorschein. Diese Erfolge der unionsgeführten Bundesregierung kommen allen zugute, gerade auch den unteren und mittleren Einkommen. Dennoch gibt es auch in Deutschland ungelöste Probleme und Menschen, denen wir helfen müssen, weil es ihnen weniger gut oder gar nicht gut, gar schlecht geht. Und das ist und bleibt unser Auftrag. Es ist schon ein Bewusstsein da, für die Menschen zu helfen. Aber wie sieht denn die konkrete Hilfe dann eigentlich aus? Und da ist es eigentlich so ein bisschen dünn, wie eigentlich Sozialprogramme aussehen. Da werden wenig Änderungen in Aussicht gestellt. Man will so ein bisschen Langzeitarbeitslosen helfen, in den Arbeitsmarkt hineinzufinden und gegebenenfalls dann auch gesellschaftlich wertige Tätigkeiten auszuüben, wie das so schön heißt, also ehrenamtliche Bürgerarbeit wahrscheinlich, die dann letztendlich als Pendant zu der Arbeitslosengeld 2, dann soll man sich auch ein bisschen doch für die Gesellschaft engagieren, wenn man von ihr was bekommt, habe ich den Eindruck. Und auf der anderen Seite wollen sie natürlich Kindern, Jugendlichen von Langzeitarbeitslosen doch irgendwo anders in das Leben helfen durch finanzielle Mittel, sodass sie in Ausbildung und Arbeit da besser hineinfinden, sodass nachfolgende Generationen von Langzeitarbeitslosen nicht auch in derselben Schiene dann verbleiben. Aber sonst wirklich konkrete soziale Verbesserungen, wo man sagt, okay, wir wollen die Verteilung etwas neu arrangieren, wir wollen da etwas Bewegung hineinbringen, da sind sie sehr wenig unterwegs und es ist eher sehr konservatives Bild, Sie sprechen vom christlichen Menschenbild, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht und die Würde des Menschen unantastbar ist, so wie Sie es formulieren. Aber die Würde ist nicht etwas, was der Staat an sich den Bürgern gibt, sondern der Mensch gibt sie sich durch sein Mitwirken, sein Arbeiten. Also Arbeit hat einen großen Würdeteil. Und so gibt es auch das etwas sperrige oder auch seltsame Motto, sozial ist, was Arbeit schafft. Ja, das heißt, wenn ich etwas Destruktives mache und damit andere beschäftigt sind, das aufzuräumen, aufzuheben, zu reparieren und so weiter. Also wenn ich jetzt irgendwo herumgehe und alle Telefonhäuschen, gibt es ja kaum mehr welche, aber öffentliche Einrichtungen zerstöre, dann muss sie ja wieder repariert werden. Das schafft doch Arbeit. Ist das sozial? Also diesen Satz hat schon was Bizarres in sich, was Unüberlegtes. Und muss Arbeit geschaffen werden? Ne? Also ich meine, ist doch genug da. Und wenn wir genug alles getan haben, was nötig ist, wozu dann noch, dann brauchen wir eben nicht mehr arbeiten. Also mit Blick auf das bedingungslose Grundeinkommen, Sie schaffen Arbeit. Ja, also Sie wollen ja sowieso bis 2025, interessanter Zeitpunkt, wollen Sie die Vollbeschäftigung erreichen für Deutschland. Und Schaffung neuer Arbeitsplätze ist natürlich ein vorderes Ziel, um natürlich, wie Sie schreiben, mehr Arbeitsplätze bedeuten mehr Wirtschaftswachstum, höhere Löhne, mehr Steuereinkommen, mehr Sozialbeiträge, mehr Wohlstand für unser Land. Es ist schon es ist ein Programm, in dem die sozialen Kluften nicht so ganz wahrgenommen werden, die sozialen Herausforderungen, die wir haben. Also es ist ein Menschenbild, in dem der Mensch eigentlich seinen Wert und durch Arbeit schafft oder erhöht. Und die Tragsäulen des Sozialen sind das Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Und dann wollen sie ein bisschen Kinderfreibetrag erhöhen und die Steuern senken. Aber es ist eigentlich kein Programm, das irgendwo für heute ausgegrenzte Benachteiligte wirklich ein ernsthaftes Maßnahmenpaket sieht und die Gesamtkonstellation sieht an der Stelle. Sie wollen freie Bahn haben für das, was Sie interessiert und sagen, wenn wir die haben, wird es auch den Armen zugutekommen. Ja, den Engagierten soll es gut gehen und die Menschen, die sich nicht engagieren, sind nicht ganz so im Fokus. Und es ist die Aufforderung, sich zu engagieren, arbeitsmäßig. Mhm. Ja, das ist so das Unionsprogramm. Evangelisch irgendwie. Also ja, wobei es doch eine katholische Partei von ihren Fundamenten doch auch stark ist. Eigentlich ja, aber in diesem Fall, also in diesem Punkt erinnert es mich etwas an die protestantische Arbeitsethik. Nicht, dass ich das so besonders toll fand. Nein, aber finde. Aber, da ist schon sehr viel drin davon. Tja. Dann vielleicht zum zweiten Teil. Ja. Noch ein kurzer Schocker oder so. Die AfD. Ja, sie wollen starke, eigenständige Bundesländer, Regionen, Kommunen in einem souveränen Deutschland und entsprechend dem Ideal freier Völker und vielfältiger kultureller Identitäten. Das ist so dieses Credo. Und ich will so ein bisschen das Feld aufzeigen, in dem sich die AfD bewegt und dann erkennt man vielleicht auch das soziale Verständnis, dann wird es schon eigen. Die AfD fordert eine strikte Einhaltung des Nicht-Einmischungsgrundsatzes in innere Angelegenheit von Staaten, auch durch nichtstaatliche Akteure. Okay. Der nächste Satz heißt dann, die AfD setzt sich dafür ein, dass die Rolle der OSZE, ja, so stand es im Programm, bei der Stabilisierung von Krisenregionen in Europa und seiner Peripherie ausgebaut wird. Ja, komisch. Nicht-Einmischung im eigenen Land, klar. Aber eine andere Organisation soll sich woanders doch irgendwo einmischen. Wo ist denn da eigentlich das Prinzip der Nicht-Einmischungsgrundsatzes dann für die anderen Gewährleistungen gesichert? Bisschen redaktionelle Überarbeitung. Also es ist eine sehr national orientierte Thematik. Natürlich plädieren sie für Schutz von Staat und Wirtschaft und Bürgern und entsprechende militärische und zivile Kompetenzen, ein ganzes Sicherheitspaket. Sicherheit ist ein sehr großes Thema. Und wenn wir jetzt mal Sozialbereich anschauen, dann ist er sehr durch Begriffe wie nationale Bevölkerungspolitik geprägt. Familienpolitik soll den Maßstab für alle mit ihr verbundenen Politikfelder setzen, insbesondere für die Sozial-, Steuer- und Bildungspolitik. Ja, Familienpolitik beruht natürlich auf dem bewährten Leitbild der Ehe und traditionellen Familie mit Kindern. Und so sollen auch natürlich andere Gemeinschaften sich nicht ausdehnen auf das Thema natürlich Ehe. Na gut, da sind sie jetzt zu spät gekommen, das ist jetzt vorbei, das Rad werden sie kaum zurückdrehen können, aber sie sind kein Freund davon oder eher massive Ablehnung. Während alles sich auf eine Familienkonzentrierung, auf einen sozusagen auch Erhalt der deutschen Nation auch sehr stark orientiert, das ist auch sehr starkes Thema, so, und Familie im Vordergrund steht von politischen Themen, so ist es schon bizarr, dass man das Thema Familie für Menschen aus anderen Ländern, insbesondere Flüchtlingen, dann anders handhabt. Denn sie lehnen jeglichen Familiennachzug für Flüchtlinge ab, da die deutschen Sozialsysteme diese Lasten nicht tragen können. Dass sie einen Beitrag vielleicht auch leisten können, das wird ja gar nicht gesehen. Aber es ist dieses Nationale, was hier drin ist. Natürlich werden sollen Studenten und Auszubildende, die während oder nach der Ausbildung Eltern werden, sollen dann beim BAföG Rückzahlung Erlassung bekommen. Sie sind auch für einen Mindestlohn und sie wollen natürlich den Bereich der Bürgerarbeit, Schaffung und Angebot wollen sie auch sich dafür einsetzen. Und natürlich Zuwanderungspolitik halten sie für nicht tragbar für unser Land und Euro sind sie auch dagegen. Überhaupt Zuwanderungspolitik gar nicht. Ja, natürlich in der Konsequenz in Steuerpolitik, und das ist eine Form von Sozialpolitik, hier wollen sie eben, weil wir haben ja heute Ehegattensplitting, das heißt, dass die Einkommen durch die zwei Ehepartner quasi geteilt wird und die Steuerlast dann sozusagen harmonisiert gerechnet wird, das wollen sie auf Familien umstellen, das heißt also, dass sozusagen Familieneinkommen, dass Familienmitglieder rechnerisch das verteilt wird, das Einkommen und dann besteuert wird. Das ist natürlich konsequent, wenn man Familien fördern will, dass man Familie als eine Wirtschaftseinheit und eine Steuereinheit sieht, sodass jeder quasi ein gleiches Einkommen hat und damit die Steuerlast natürlich für Familien mit vielen Kindern dadurch sinkt. Das ist natürlich ein ganz anderer Steuersatz als mit dem Kinderfreibetrag, der heute da ist. Was aber schon auffällt, ist, also sie fördern die Familie nicht um ihrer selber willen, sondern der Staat will jetzt sozusagen im Bett dabei sein. Also das Kinderkriegen wird zur Aufgabe für die Bevölkerungspolitik. Also ja, das ist klar. Aufgabe für den Staat. Der Staat mischt sich auch da noch, will sich auch da noch einmischen oder soll sich da einmischen. Ja, sie haben da noch so ein paar kleine soziale Schmankerl. Das Arbeitslosengeld 1 soll abhängig von der Dauer der Vollbeschäftigung gemacht werden. Also Arbeitslosengeld 2, also Hartz 4. Wollen sie ein bisschen lockern, ein bisschen mehr Spielraum geben und sie wollen den Arbeitgeberanteil und den Arbeitnehmeranteil wieder gleich verteilen. Mhm. Was halt sehr auffällt in diesem Programm zusammenfassend, ist eben, dass es eine Förderung des Nationalen ist. Also man kann hier sagen, oder das würde ich so formulieren, dass es eine nationalsoziale Politik ist, die hier vertreten wird. So, jetzt haben wir, glaube ich, erstmal Musik vor uns. Ja, von Old Stories, The Hip Hop 2017. Nein, das war etwas falsch. Torn ist der Interpret, sorry, da steht was Falsches. Und Old Stories ist der Titel, das war richtig. Ah, steht andersrum, okay. So, nach CDU und AfD kommt jetzt SPD und die FDP und damit hast du dich beschäftigt, Jochen. Erzähl uns mal. Ja, also zunächst sind es ja die beiden Parteien, die voraussichtlich eben als Koalitionspartner in Frage kommen für die CDU-CSU. Ich denke, realistischerweise wird Angela Merkel auch künftig Kanzlerin sein und wir hatten ja auch so anfangs überlegt, inwieweit sich jetzt bei diesen Programmen Indizien zeigen, ob man sich da im Grunde schon auf künftige Koalitionen vorbereitet. Da hatte ich weniger den Eindruck, also beide Programme leben sozusagen stark in ihrer eigenen Welt, habe ich so den Eindruck, ja. Mhm. Und Sie versuchen, ein eigenständiges Profil darzustellen, eigene Kante, um abzugrenzen. Ja, jetzt bei der FDP ist es so, dass man erkennt, ja, also sie versuchen, den Fehler nicht zu wiederholen, dass sie im Grunde nur als Steuersenkungspartei wahrgenommen werden, arbeiten viele Bereiche recht detailliert aus und versuchen da einen kompetenten Eindruck zu machen, was auch gelingt. Es ist auch zum Teil flott präsentiert, aber vom Inhalt her ist es ein brachiales, neoliberales Umsteuerungsprogramm. Also was ich in dieser Wucht nicht erwartet hätte, also die auferstandene FDP ist ja ganz stark eine durch Spenden gesponserte FDP, wie man auch ja in den Zeitungen lesen konnte, und das wirkt sich aus. Also selbstverständlich auch das Thema Steuersenkung wieder da, auch damit Staatsabbau wieder da. Aber die, sag mal, in manchem könnte man sagen, es ist fast das Gegenprogramm zu dem bedingungslosen Grundeinkommen, weil es den gesellschaftlichen Wandel, also die Strukturveränderung in der Wirtschaft wahrnimmt und begrüßt. Also die Digitalisierung wird begrüßt und die Prekarisierung wird begrüßt als künftiger Normalfall im Grunde, Projektarbeit als Normalfall. Wobei man dann auch gleich sagt, naja, wir haben ja da in einem Arbeitszeitgesetz, haben wir ja diese Begrenzung auf 10 Stunden Arbeitszeit pro Tag. Das lassen wir mal weg jetzt künftig, das brauchen wir nicht mehr. Weil bei diesen neuen Arbeitsverhältnissen brauchen wir nicht mehr solche Regulierungen. Und solche Regulierungen wie also Arbeitsstättenverordnung, was alles so der Arbeitgeber bereithalten muss, wie das gestaltet sein muss. Schutzrechte also des Arbeitnehmers, ja, das brauchen wir auch alles nicht mehr so, weil wir ja ganz andere Arbeitsbeziehungen jetzt haben. Leiharbeit ist ganz ganz toll findet, die FDP, weil da findet man ja wunderbar Einstieg ins Arbeitsleben. Bei den Langzeitarbeitslosen, meint die FDP, können wir doch mal einen neuen Ansatz versuchen. Wir machen das so, wir bieten den Firmen an, wir zahlen weiter Arbeitslosengeld 2, sie legen noch ein bisschen was drauf und schauen, dass sie die Leute irgendwie beschäftigen. Ne? Also total günstige Arbeitskräfte. Ja, und wie das dann mit der Freiwilligkeit sein eigentlich soll. Eine Abschaffung vom Mindestlohn oder eine Unterwanderung? Ja, das könnte man mal fragen natürlich. Also es steht jetzt an der Stelle nicht so ausgeführt. Also erstmal ist es so, dass man mehr so sagt, also die Menschen, die Hartz IV beziehen oder Langzeitarbeitslose, die werden also in Arbeitsverhältnisse gedrückt, wo sie dann eben gegen den Betrag von Hartz IV arbeiten müssen für irgendwen. Und letztlich ist das natürlich für die Firmen recht nett, weil da zahlt der Lohn wird dann weitgehend von den Steuerzahlern gezahlt. Gibt es irgendeine Abfederung der existenziellen Risiken bei diesem Modell? Ja, also ich denke mir, die FDP will da nicht alles abschaffen. Ne? Also nur sagen wir, wird es halt sehr, also von der Philosophie her wird es geschwächt, ja. Also alles, was in Richtung Beistand geht, wird geschwächt. Das stärkt auch das Thema Rente. Die FDP sagt, schaffen wir doch das Rentenalter einfach ab als generelle Regel und sagen, also ab 60 kann jeder in Rente gehen, der halt genug Geld hat, um das Existenzminimum zu finanzieren. Und jetzt kommt halt die Umkehrfrage, ja, was ist denn eigentlich mit den Leuten, die das Geld nie haben, weil sie viel zu wenig Rente kriegen? Und darauf bleibt die FDP an dieser Stelle die Antwort schuldig. Also man könnte meinen, die Leute, die halt zu wenig Rente haben, müssen arbeiten, bis sie umfallen. Das will wahrscheinlich die FDP nicht, aber es wird auch nicht klar ausgeschlossen. Also das ist, sie wollen auch die Ladenschlusszeiten wollen sie abschaffen und so. Sie werden sicherlich vieles nicht durchsetzen können, aber es ist eine bestimmte Richtung, die sich damit in Kombination mit der Union natürlich dann abzeichnet. Ja, klar. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, dass ich so einen Eindruck habe, also wir kennen jetzt Angela Merkel als in rot-schwarzer Koalition. Die SPD-Ministerinnen und Minister haben, finde ich, im Vergleich zu den Kaspern von der FDP davor relativ gut gearbeitet. Es ist eine gewisse Zufriedenheit auch im Land mit dieser Regierung. Die Leute, Angela Merkel hat Leute erschlossen auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade in der Mitte Leute jetzt Angela wählen, was die das früher nicht gemacht hätten. Dummerweise, weil jetzt sind, wenn Schwarz und Gelb, so wie es jetzt aussieht, stark genug sind, wenn sie die Mehrheit der Sitze im Bundestag haben, dann wählen die Leute jetzt SPD, sie wählen SPD-CDU und bekommen FDP-CDU. Und dann gibt es ein ziemlich böses Erwachen. Weil wenn wenn Schwarz-Gelb die Mehrheit im Bundestag hat, dann bleibt Angela Merkel nichts anderes übrig, als mit der FDP zusammenzugehen. Und dann gibt es aber ein völlig anderes Programm als das, was wir jetzt hatten. Also, dann sag uns mal, ob die SPD uns mehr Hoffnung verspricht. Naja, was heißt Hoffnung? Das Problem der SPD ist in manchem, dass sie so schlecht damit zurechtkommt mit ihrer geschwächten Situation. Also die Illusion, dass sie jetzt Regierungspartei werden würde, sie nennen gleich ihr Wahlprogramm Regierungsprogramm. Und das hat dann auch die ungünstige Konsequenz, dass sozusagen die strategischen Aspekte relativ schwach sind, also worauf die SPD eigentlich perspektivisch raus will. Als ich das SPD-Programm zuerst las, da dachte ich, oje, Leute, könnt ihr nicht euch endlich von der goldenen Zeit der 70er verabschieden? Aber dann merkte ich später, okay, sie meinen es ernst, also das soll auch für jetzt die Regel sein. Ich denke, das SPD-Programm ist von der Stimmung her völlig anders gehalten wie das FDP-Programm. Es hat schon viel mehr den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Blick. Oder so diese Grundthese, dass man eben sagt, wenn der Arbeitnehmer, wenn er sich sozial abgesichert ist und wenn er so den Eindruck haben kann, es geht ganz ordentlich zu in der Gesellschaft, dann kann er sich eben voll auf seine Arbeit konzentrieren. Mit dem Modell sind wir doch gut gefahren. Mhm. Also die SPD, das stimmt natürlich auch, die SPD hat dafür ihren Ansatz eigentlich die letzten Jahrzehnte für sich, also die Erfahrungen. Bloß ist es halt, die lockt damit nicht zu wenig Leute hinter dem Ofen hervor. Aber gibt es auch konkrete soziale Maßnahmen, die Sie machen wollen, wie Änderungen im Hartz IV oder sonst was? Nee, das Interessante ist, Hartz IV ist so gut wie kein Thema mehr. Okay. Also es gibt nur noch so kleine Sachen unter 25-Jährige, da sollen bestimmte Sachen gelockert werden wieder und sagen wir bei den Sanktionen, da will man jetzt nicht die so weit treiben, dass die Leute ihre Wohnung verlieren. Aber das sind die einzigen, also sonst will man eigentlich dann gar nichts ändern, was ist bei der SPD ist Bürgerversicherung. Ne? Also sie wollen praktisch die gesetzlichen Sozialversicherungssysteme verteidigen, indem sie in einkommensmäßig auf eine andere Basis stellen, auch stärker Steuereinnahmen einbeziehen. Sie wollen die gesetzliche Rente verteidigen, also indem man das Rentenniveau auch, ja. Also da sind Schritte. Sie wollen auch, sagen wir mal, die Mitbestimmung stärken. Sie wollen die Mitspracherechte von Betriebsräten und Personalräten stärken. Also es ist sehr stark auf den Arbeitnehmer bezogen. Es gibt Vorschläge Vereinbarkeit und Beruf und Familie ist ein wichtiger Punkt. Neue Leistungen für Eltern, wo beide Eltern vielleicht wegen der Kindererziehung reduzieren ihre Wochenstunden, dann kriegen sie eine kleine Förderung vom Staat. Oder Leute, die aus Familiengründen pflegerisch arbeiten, die kriegen und runtergehen mit den Stunden. Also sie haben sich so manches überlegt, also um das Ganze noch sozial stabiler zu machen. Und insgesamt hat der Entwurf schon eine gewisse Überzeugungskraft. Null Kritik am gegenwärtigen Kapitalismus, null Kritik an der gegenwärtigen Exportorientierung. Zaghaft mal da und dort, dass wir vielleicht mal höhere Löhne bräuchten. Also eine Partei der Mitte mit einem leicht sozialen Gewicht. Ja, und sagen wir mal, strategisch halt zaghaft. Ja, und man wundert sich dann nicht mehr so sehr, dass es nicht vorangeht damit. Lieben Dank. Ja, hören wir erstmal Musik, und zwar JC Mute spielt uns Les Bâtons Dansants. So, jetzt haben wir die nächsten zwei Parteien, und zwar die Grüne und die Linke. Bitte, Margit. Ja, Zukunft wird aus Mut gemacht, ist das Motto der Grünen. Die Grünen wollen in die Ausbildung und Weiterbildung von Erzieherinnen investieren und Qualitätsstandards festlegen. Eine bessere Bezahlung ist hier sehr notwendig. Denn eine Fachkraft für pädagogische Arbeit hat sehr wenig Zeit für die Kinder. Künftig soll es so sein, dass höchstens 3 Kinder unter 3 Jahren unter eine Fachkraft fallen, die da zuständig ist, und die soll auch 10 ältere Kinder betreuen gleichzeitig, aber nicht mehr. Auch Kinder mit einer Behinderung sollen in eine ganz normale Kita gehen können. Der Schulerfolg darf nicht mehr abhängig sein von der sozialen Herkunft. Der Ausbau von Gesamt- und Gemeinschaftsschulen soll daher gezielt gefördert werden. Also mit 4 Milliarden Euro soll sich der Bund beteiligen. Finanzschwache Gemeinden sollen gefördert werden, um ihre Schulen sanieren zu können, mit 10 Milliarden Euro, die da zur Verfügung gestellt werden, um ungefähr 10.000 Schulen fit zu machen. Dann gibt es natürlich die Studierenden. Die müssen auch gefördert werden, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern und von der sozialen Herkunft. Das BAföG soll automatisch und regelmäßig erhöht werden, und es soll eine ortsabhängige Wohnpauschale enthalten. Das heißt, die Münchner Studenten würden mehr BAföG bekommen als andere in schwachen Gegenden. Also die Lebenshaltungskosten. Genau. Das finde ich gar nicht schlecht und das BAföG muss auch nicht mehr zurückgezahlt werden. Dann, die Kommunen sollen finanziell entlastet werden und strukturschwache Regionen sollen gefördert werden. Es soll keine Schere mehr sein zwischen Arm und Reich. Die Kommunen werden spürbar von Sozialausgaben entlastet. Es soll ein Altschuldentilgungsfonds eingerichtet werden, dass also hochverschuldete Gemeinden einen Neustart machen können. Und es soll eine neue Gemeinschaftsaufgabe, regionale Daseinsvorsorge, geschaffen werden. Also das Wort Daseinsvorsorge habe ich schon lange nicht mehr gehört in den letzten Jahren. Darüber freue ich mich. Es soll einen Aufbruch geben für bezahlbares Wohnen, also kein Verkauf von Sozialwohnungen, keine Spekulation mit Sozialwohnungen. Und die Grünen wollen 1 Million zusätzlich preiswerte Wohnungen schaffen. Es soll auch wieder mehr Wohnungsbaugenossenschaften geben. Die Mietpreisbremse soll endlich richtig angezogen werden. Das Wohngeld wird verdoppelt und dynamisch angepasst. Niemand soll auch durch Luxussanierungen verdrängt werden. Das ist ja ganz schlimm in München. Also da ist es gut, wenn man Riegel vorschiebt. Dann, wenn eine Bank in Schieflage gerät, sollen nicht mehr die Steuerzahler die ganze Last tragen. Es wird nicht hingenommen, dass Konzerne und Superreiche mit Hilfe von Bankgeheimnis, Steuerdumpinglöhnen und anderen Steuerlücken ihren Beitrag zum Gemeinwohl unterschlagen. Es wird eine Vermögenssteuer für Superreiche geben. Dann zur Rente. Menschen, die den größten Teil ihres Lebens über 30, 40 Jahre gearbeitet haben, Kinder erzogen haben und oder Angehörige gepflegt haben, da garantieren die Grünen eine echte Rente anstatt eine bedürftigkeitsgeprüfte Grundsicherung. Es wird eine Rentenversicherung für alle angestrebt, also auch für Selbstständige und Abgeordnete. Dann, Versicherung im Grunde. Ja. Ja. Was sagen Sie denn so zu Hartz IV und solchen Dingen? Da muss ich mal gucken. Da sehe ich, glaube ich, gar nicht viel bei den Grünen. Sie wollen eine Rentenversicherung für alle. Sie wollen eine gerecht finanzierte Bürgerversicherung im Gesundheits- und Pflegesystem, wo alle einzahlen sollen. Also auch Beamte, Selbstständige, Unternehmer und Abgeordnete. Das Zwei-Klassen-System muss ein Ende haben in der Gesundheitspolitik. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen wieder jeweils die Hälfte des Beitrages der Bürgerversicherung und die Zusatzbeiträge werden abgeschafft. Für die Zeit der Pflege soll es erstmals einen Lohnersatz geben. Das ist allerdings, finde ich, wenig. Für 3 Monate ersetzen die Grünen Menschen, die Angehörige pflegen, ihren Lohn. Und 10 Tage im Jahr können sich Pflegende freinehmen, um dadurch wirklich für den zu Pflegenden da zu sein. Das ist sehr wenig. Aber immerhin. Immerhin. Die Linke muss noch kommen. Die kommt gleich. Gut. Also die Grünen schaffen, sorgen dafür, dass die Leiharbeitskräfte den gleichen Lohn wie die Stammbeschäftigten bekommen. Und es besteht ein Rechtsanspruch auf Teilzeit und auch ein Rückkehrrecht zum früheren Stundenumfang. Genau, und auch Homeoffice ist eine Alternative. Ein sehr umfangreiches, sozial detailliertes Programm, was Sie da haben. Genau. Genau. Es soll auch Kinderzeit Plus geben, die das Elterngeld ablösen soll und es den Eltern ermöglicht, die Arbeitszeit für bestimmte Phasen zu reduzieren. Ja. Gut. Genau. Und dann? Dann schauen wir uns mal die Linken an. Dann schauen wir uns die Linken an. Die Linken wollen das Leben sozialer und gerechter machen. Sie wollen ein Land, in dem jeder von seiner Arbeit sicher leben und die Zukunft auch planen kann. Die Linken sind für Reichtum für alle. Millionäre und Milliardäre sollen deutlich höher besteuert werden mit einer Vermögenssteuer, die wieder eingeführt wird. Das kommt dann allen zugute. Und damit können dann Kindergärten, Schulen, sozialer Wohnungsbau, Krankenhäuser, öffentlicher Nahverkehr und Internet gefördert und ausgebaut werden. Mhm. Der Mindestlohn wird auf 12 Stunden heraufgesetzt. 12 Euro. Auf 12 Euro in der Stunde heraufgesetzt, genau. Das sichert dann die Menschen vor Altersarmut. Tarifverträge und Gewerkschaften werden gestärkt, die Leiharbeit wird abgeschafft und es wird Schluss gemacht mit einem Missbrauch von Werkverträgen. Mhm. Statt Minijobs und unfreiwilliger Teilzeit sollen Arbeitsplätze geschaffen werden, die unbefristet sind und nach Tarif bezahlt werden. Frauen und Männer sollen völlig gleichwertig bezahlt werden für gleiche Arbeit. Und die Arbeit in sozialen Berufen soll deutlich besser bezahlt werden. Mhm. Außerdem, das finde ich sehr schön, statt immer länger zu arbeiten, soll jeder ausreichend Zeit für Ruhe, Familie und Freizeit zur Verfügung haben. Nicht schlecht. Sehr schönes Programm. Da fehlt noch, das müssen, macht doch noch das mit der Mindestsicherung. Genau, das kommt jetzt. Mhm. Das Rentenniveau soll wieder heraufgesetzt werden auf 53% und Zeiten mit niedrigem Verdienst sollen viel stärker angerechnet werden. Das bedeutet konkret, dass eine Verkäuferin im Monat 270 Euro mehr Rente bekommt. Die Linken führen eine solidarische Mindestrente von 1050 Euro ein. Hartz IV wird ersetzt durch eine Mindestsicherung ohne Sanktionen und ohne Kürzungen. Das Arbeitslosengeld wird länger bezahlt und niemand darf weniger als 1050 Euro im Monat zum Leben haben. Mhm. Auch die es werden Sozialtarife eingeführt für Strom, öffentlichen Nahverkehr und für die Deutsche Bahn. Das Kindergeld wird sofort erhöht auf 328 Euro im Monat. Und es wird eine Kindergrundsicherung eingeführt. Die Linken wollen die Steuern senken, allerdings nicht für Wohlhabende, wie das ja die CDU gerne macht. Ja, den Spitzensteuersatz senken. Genau, sondern für Menschen mit durchschnittlichem und niedrigem Einkommen. Mhm. Da wird der Steuerfreibetrag erhöht auf 12.600 Euro und alle, die weniger als 7.100 brutto im Monat verdienen, sollen mit dem Steuerplan entlastet werden. Mhm. Die Zweiklassenmedizin wird auch hier abgeschafft, wie bei den Grünen auch. Bei der SPD auch. Und bei der SPD auch, ja, genau. Also es wird eine Gesundheitsversorgung für alle eingeführt, die soll solidarisch sein in einer Gesundheitsversicherung, die geschaffen wird. Der Beitrag soll unter 12% liegen. Gut, außerdem werden 100.000 Pflegerinnen und Pfleger eingestellt und es gibt dann keine Zuzahlungen mehr für Brillen oder Zahnersatz. Mhm. Und Wohnen muss bezahlbar bleiben, das ist auch wichtig. Es sollen wieder mehr Wohnungen mit Sozialbindung gebaut werden. Genau, vielleicht so viel dazu. Mhm, danke. Vielen Dank. Und wir hören jetzt Musik von Josh Woodward. Der Titel heißt Border Plaster. Das ist eine Instrumentalversion. Thank you. So, im Folgenden wollen wir ein Telefongespräch mit Susanne Wiest führen. Und Susanne Wiest ist Vorsitzende des Bündnisses Grundeinkommen, eine Organisation oder eine, ja, Partei, die als Partei bei der Bundestagswahl antritt. Aber es scheint im Moment noch nicht zu gelingen. Dann übernimmt mal geschwind Jochen, oder? Wir sind eben im Laufe der Sendung sozusagen auf das bedingungslose Grundeinkommen zugegangen. Bei der Linken gab es ja immerhin jetzt schon, wie hieß es, die Mindestsicherung, sanktionsfrei, ja, genau. Also was natürlich kein bedingungsloses Grundeinkommen ist, aber doch... Immerhin etwas. Immerhin etwas, also man hört das gern. Und jetzt wollten wir sozusagen unsere Wanderung krönen, eben durch das Interview mit Susanne Wiest, vielleicht nochmal ein bisschen erläuternd, dass eben im Grunde angeregt durch die Volksabstimmung in der Schweiz dieses Projekt aufkam, dass man sagt, das bedingungslose Grundeinkommen, das muss auch zur Wahl stehen jetzt. Und das ist geglückt. Also bei der nächsten Bundestagswahl in einem Monat wird das tatsächlich das bedingungslose Grundeinkommen zur Wahl stehen. Jetzt übergebe ich an den Jürgen wieder. So, es ist uns gelungen jetzt, Susanne Wiest übers Telefon zu erreichen. Und ich denke, Klaus wird uns jetzt gleich reinschalten. Moment mal. Jetzt denke ich mal, wird sie gleich. Hallo Susanne. Hallo Jürgen, grüß dich. Ah, super. Wunderbar. So, war ein bisschen Warteparty jetzt und wir haben ein bisschen Zeit verloren. Jochen hat schon ein bisschen einleitende Worte gesprochen. Ich weiß es nicht, was, aber ja, beginnen wir mal mit der ersten Frage. Warum habt ihr euch entschieden, die Partei Bündnis Grundeinkommen zu gründen? Naja, letztes Jahr im Sommer 2016 gab es ja diese wunderbare Volksabstimmung über das bedingungslose Grundeinkommen in der Schweiz. Mhm. Und die hat ja international Wellen geschlagen und nach Deutschland natürlich auch. Und da haben sich viele Menschen in Deutschland gedacht, Mensch, was machen wir hier? Volksabstimmung gibt es nicht. Und so ist die Idee entstanden, eine monothematische Partei zu gründen, das Bündnis Grundeinkommen. Und über diese Partei nur ein Thema, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen, zur Wahl zu stellen. Mhm. Bei der nächsten Bundestagswahl, die jetzt am 24.09. stattfindet. Und was versprecht ihr euch davon, bei der Bundestagswahl anzutreten? Naja, wir versprechen uns Aufmerksamkeit natürlich für das Thema. Mhm. Und dann erlebe ich ja auch, dass sich sehr viele Menschen in Deutschland für das Thema interessieren. Ne? Ich habe ja die Petition gestellt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das war 2009, dass ich sie gestellt habe. Aber damals war das Interesse schon so groß, dass so viele Leute haben diese Petition, der Deutsche Bundestag möge beschließen, das Grundeinkommen einzuführen. Also so viele Menschen haben das mit unterzeichnet, dass der Server des Bundestages zusammengebrochen ist. Mhm. Und ich denke, ich bin sicher, das Interesse ist seitdem noch gewachsen. Ja, aber wie kommen wir mit dem Thema voran, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Mhm. Und da ist die Wahlteilnahme, finde ich, eine gute Möglichkeit, um wieder allen Menschen zu ermöglichen, dass sie ein Zeichen setzen können für das bedingungslose Grundeinkommen. Ne? Ein rechtsverbindliches Zeichen, das Zweitstimmenwahlkreuz. Ja, ich spreche mich hier klar und deutlich rechtsverbindlich für das bedingungslose Grundeinkommen aus. Was dann passiert, wird man sehen. Ja? Genau. Kann man das Ziel bedingungsloses Grundeinkommen nicht besser ohne eine Partei erreichen? Ja, da stellt sich, also es wird ja auch auf ganz verschiedenen Wegen bearbeitet, das Thema. Ne? Es gibt ja diese tolle Initiative Mein Grundeinkommen. Da wurden jetzt schon über 100 Grundeinkommen jeweils für ein Jahr verlost. Genau, und diese Initiative macht es erlebbar. Dann gibt es diese vielen Initiativen in Deutschland, die seit Jahren total engagiert regional und überregional arbeiten. Und ich sehe das so, aus dieser Grundeinkommensbewegung ist jetzt ein zusätzliches Angebot entstanden, nämlich das Angebot Grundeinkommen ist wählbar. Also ich sehe das als Bereicherung. Man hat jetzt mehr Möglichkeiten. Man kann zu einem Vortrag gehen, man kann an einer Verlosung teilnehmen und man kann es wählen. Das ist sicherlich ein starkes Mittel. Also ein klares Zeichen setzen an der Stelle. Wollt ihr eigentlich dann nach der Bundestagswahl weitermachen? Also gilt es dann auch für künftige Wahlen oder wie sieht es da aus? Also unser Ziel ist, wir haben in der Satzung verankert, also wenn das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt ist, dann lösen wir uns wieder auf. Da wir jetzt nicht ausgehen, dass wir die absolute Mehrheit erreichen bei der kommenden Bundestagswahl, denke ich, treten wir, oder so ist der Plan, treten wir auch zu Landtagswahlen oder zur Europawahl an. Wir werden immer wieder das bedingungslose Grundeinkommen zur Wahl stellen und so in der politischen Diskussion halten, bis es eben eingeführt ist, und dann lösen wir uns wieder auf. Dann braucht es uns nicht mehr. Jetzt haben wir ja schon eine Menge an Parteiprogrammen vorgestellt gehabt. Ich denke, die meisten Parteiprogramme waren mindestens so 50 bis 70 Seiten lang. 100 und mehr. Ja, also bei mir war es eher um 70. Und wenn ich auf euer Parteiprogramm schaue im Internet, dann ist es so gefühlt ausgedruckterweise so eine halbe bis eine Seite lang. Ja. Warum habt ihr euch für so ein kurzes, ohne auf die Themenfelder eingehendes Parteiprogramm entschieden? Weil Grundeinkommen ja doch sehr viel Wirkungen in vielen Bereichen hätte und auch eine bestimmte Haltung und Position auch vertreten würde. Ja, das ist sicherlich eine Arbeit, und das arbeiten wir natürlich in allen Gesprächen und ja, Interviews auf der Straße, beim Unterstützungsunterschriften sammeln, arbeiten wir das schon immer wieder aus, auf welche Themenfelder, ne, wie Gesundheit, Rente, Steuerpolitik, also das bedingungslose Grundeinkommen, Kulturpolitik eine Auswirkung hätte. Das Parteiprogramm ist aber kurz und klar, und ich finde, das passt gut zu dem Thema, weil ich finde, auch das bedingungslose Grundeinkommen ist ein sehr schlichtes und einfaches Thema, ja, und das ja zu verkomplizieren finde ich nicht gut. Das bedingungslose Grundeinkommen ist klar, das, was jede und jeder sowieso zum Leben braucht, das gewähren wir uns gegenseitig bedingungslos. Eine gute Basis für alle. Und das ist sehr schlicht und sehr einfach, und da muss man jetzt auch nicht sehr viele Worte machen. Ich denke, das erschließt sich doch den meisten Leuten selbst, ne? Naja, nur habe ich natürlich schon ein bisschen das Problem, solltet ihr doch mal in den Bundestag kommen, was macht ihr dann die ganze Zeit? Also ich denke, das bedingungslose Grundeinkommen ist ist ein so gewaltiges Thema, dass es wohl nicht passieren kann, dass eine Partei auf euch zukommt und sagt, na gut, also wenn ihr unseren Kandidaten wählt zum Kanzler, ja, okay, dann machen wir das bedingungslose Grundeinkommen. Sondern so wird es nicht laufen. Sondern dann seid ihr drin im Bundestag, und die ganzen 4 Jahre wird alles Mögliche verhandelt. Aber ich weiß gar nicht, wie werdet ihr euch dann verhalten? Für was werdet ihr stimmen und für was nicht? In familienpolitischen, genau, sozialpolitischen, außenpolitischen oder wirtschaftspolitischen, ja, Belangen. Endlos. Das gibt es ja auch viele. Ja, also in allen Themen haben wir uns abgesprochen, so steht es auch in unserem Programm, werden wir natürlich für die Dinge stimmen, die in Richtung Grundeinkommen gehen. Ne? Mhm. Das werden wir dann auslegen, thematisieren und sagen, da entscheiden wir uns so, weil so geht es in Richtung Grundeinkommen. Bei allen Themen, die jetzt mal vielleicht gar nichts mit dem Grundeinkommen zu tun haben, sind alle zukünftigen Abgeordneten dann müssen nach bestem Wissen und Gewissen abstimmen und sich natürlich mit anderen Abgeordneten beraten. Aber jetzt stellt euch mal vor, wir hätten die 5%-Hürde geknackt, ne, damit das, wovon wir gerade reden, eintritt. Das wäre ein demokratisches Erdbeben in Deutschland. Und dann wäre das Grundeinkommen in aller Munde. Und dann macht das Thema einen gewaltigen Sprung nach vorne in der öffentlichen Wahrnehmung und auch in der parlamentarischen Debatte. Und dann wird endlich im Bundestag über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen, was sehr selten bislang der Fall ist. In der Gesellschaft wird es aber sehr breit diskutiert gerade. Und diese Debatte wollen wir in den Bundestag tragen. Und ich finde, das ist ein wichtiges Ziel, für das sich es lohnt, sich ganz darauf zu konzentrieren. Es ist ein grundlegendes Thema. Und für was für ein bedingungsloses Grundeinkommen spricht sich die Partei, sprecht ihr euch aus? Gibt es da konkrete Vorstellungen zum Weg, wie ihr das bedingungslose Grundeinkommen finanzieren und umsetzen würdet? Nee, die konkrete Ausgestaltung des bedingungslosen Grundeinkommens, die bedarf einer ganz breiten gesamtgesellschaftlichen Debatte, und die liegt weiterhin bei den einzelnen Menschen, bei den Initiativen. Ne, das wird ja schon alles erarbeitet in diesen vielen Grundeinkommensinitiativen. Wir orientieren uns in der Definition, was wir für ein Grundeinkommen wollen, an diesen allgemeinen gültigen Kriterien des Netzwerks Grundeinkommen. Ich glaube, die definieren sozusagen weltweit, was man unter einem bedingungslosen Grundeinkommen versteht. Und wir sagen, das Grundeinkommen muss so hoch sein, dass die Existenz und die gesellschaftliche Teilhabe gesichert ist. Das Grundeinkommen stellt einen individuellen Rechtsanspruch dar, also es bekommt jeder Mensch und nicht jeder Haushalt, jeder Mensch. Es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung und es gibt keinen Zwang zu einer Arbeit oder zu einer sonstigen Gegenleistung. Dann spricht man von einem bedingungslosen Grundeinkommen und für so eines setzen wir uns ein. Ja, vielen Dank, Susanne. Ja, ich danke euch. Alles vielen Dank. Gutes Gelingen, alles Gute und bis bald dann wieder. Bis bald. Vielen Dank Susanne. Für die Fragen. Tschüss. Gerne. Tschüss. Ja. So, und jetzt könnt ihr euch bitte Stift und Papier bereitlegen, denn nach der Musik, die jetzt kommt, gibt es eine Zusammenfassung und Aktuelles und Termine. Und die nächste Musik ist von Mark Corominas Puchado, Short Classic Tune for Guitar. So, ja, wir haben jetzt viele Parteiprogramme angeschaut gehabt. Bei allem, wo auch immer Ihre Präferenzen liegen, appellieren wir, das Recht zur Wahl wahrzunehmen und die Richtung für das gemeinschaftliche Soziale und unser Gemeinsames mitzugestalten. Ich finde, wenn man näher hinschaut, dann sieht man auch, dass da doch ganz schöne Unterschiede sind. Ja, ja, allerdings. Genau, und vielleicht ist dann die Frage, wohin wollen wir eigentlich mit unserer Gemeinschaft steuern? Gut, dann kommen wir zu den Hinweisen oder Terminen. Genau, das 86. BGE-Café findet statt am Samstag, den 2. September 2017 von 13 bis 15 Uhr im Sipper Joe, Müllerstraße 48 am Sendlinger Torplatz in der Nähe. Dann die Gruppe BGE4U ist am Donnerstag, 21. September um 19.30 Uhr bis 22 Uhr im Eine Welthaus in der Schwanthaler Straße 80 Rückgebäude. Genau. Ja, und das weitere Hinweise. Genau, dann machen wir jetzt schon die Musik. Und dann. Das spielt uns jetzt im Moment der Interpret Ost und der Titel heißt Spanish Atmosphere. Hier auf Radio Lora München hörten Sie eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen. Unser Gast heute im Telefongespräch war die Vorsitzende der Partei Bündnis Grundeinkommen, Susanne Wiest. Die Redaktion hatten Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. In der Technik begleitet uns Klaus Aschauer. Kommentare und Anregungen können Sie uns gerne senden auf radio@bgemuenchen.de. Die Wiederholung der Sendung bei Lora hören Sie am Donnerstag, also morgen früh um 4 Uhr und am frühen Nachmittag oder Mittag um 13 Uhr auf DAB+. Unsere nächste Sendung wird am 27. September sein, nach der Bundestagswahl. Und hier hören Sie jetzt eine Sendung des Instituts für sozial-ökologische Wirtschaft. Schönen Abend, herzlichen Dank. Ciao. Ciao. Ja, tschüss.